Es gibt manchmal sehr romantische Vorstellungen von der Frühzeit der Menschheit, als die Natur noch intakt war und nicht vergiftet, als die Menschen in kleinen Gruppen hausten, alt und jung zusammen und nicht anonym in Städten und als es noch Frieden gab und keine Kriegsgewalt. Aber das Paradies hat es auf der Erde nie gegeben, auch nicht in der Steinzeit. Da ging es nämlich sehr blutrünstig zu. Das zeigt die Entdeckung eines Massengrabes aus der Jungsteinzeit. Vor etwa 7000 Jahren muss dort in der Nähe von Frankfurt am Main ein Massaker stattgefunden haben. Wir sind verbunden mit dem Anthropologen Christian Meyer, der zusammen mit Wissenschaftlern der Universitäten Mainz und Basel dieses Massengrab untersucht hat. Guten Abend, Herr Meyer. Guten Abend. Entdeckt wurde das Massengrab ja schon 2006, nur war da nach 7000 Jahren auf den ersten Blick nicht so viel zu erkennen. Sie haben die Gebeine jetzt genau analysiert. Was wissen Sie über diese Toten? Es ist natürlich immer eine Herausforderung, nach so langer Zeit noch die Erkenntnisse da möglichst präzise herauszuarbeiten aus solchen Funden. Auch besonders, wenn die Knochen nicht in einem perfekten Erhaltungszustand noch vorliegen. In diesem Fall waren die Knochen noch etwas schlechter erhalten als normalerweise, was auf den Boden in der Gegend zurückzuführen ist. Aber wir konnten durch unsere detaillierten Untersuchungen dann noch herausfinden, wie viele Menschen dort in diesem Massengrab quasi deponiert worden sind. Wie viele Menschen waren es denn? Ja, also es sind mindestens 26 Menschen gewesen, die dort zu Tode gekommen sind, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Wir können es nicht ganz genau sagen, eben durch diesen etwas schlechteren Haltungszustand waren nicht mehr alle Skelette vollständig erhalten, sodass wir quasi die Knochenelemente gezählt haben und dann auf eine Mindestindividuenzahl von 26. Und was war die vermutliche Todesursache dieser Menschen? Das ist eine Frage, die sehr häufig kommt, wenn man sich mit archäologischen Grabfunden beschäftigt. Woran sind die Menschen gestorben? In den meisten Fällen kann man es nicht erkennen, man sieht es einfach nicht, weil die meisten Todesursachen sind schnell verlaufende Infektionskrankheiten der Zeit gewesen, wahrscheinlich. Hier haben wir aber doch sehr eindeutige Hinweise darauf, dass diese Menschen gewaltsam zu Tode gekommen sind, da wir sehr viele Schädelverletzungen haben, die wirklich als tödlich zu bezeichnen sind. Wie genau konnten Sie diese Schädelverletzungen untersuchen? Also die Schädel, wenn die aus dem Erdboden kommen, sind sie natürlich mit Erde bedeckt. Das heißt, sie müssen vorsichtig gereinigt werden. Zum Teil auch müssen sie wieder zusammengesetzt werden. Und dann ergibt sich, also wie ein Puzzle quasi, ergibt sich das Gesamtbild für diesen Schädel. Viele sind unvollständig geblieben, eben durch diese Erhaltungsbedingungen. Aber das, was wir quasi rekonstruieren konnten, zeigt doch sehr eindeutig, dass da wahrscheinlich mit den typischen Steingeräten, Steinwaffen dieser Zeit, also so eine Art Steinbeil, Dechselklingen waren das, dass mit diesen Steingeräten, ja, muss schon sagen, dass die Schädel damit eingeschlagen worden sind. Sie arbeiten da ja wie die Kriminalpolizei, so stelle ich mir das vor. Das heißt, Sie können so ein bisschen diese Waffen rekonstruieren. Steinbeile sind eine Waffe gewesen, gab es noch weitere? Neben den Spuren dieser Steinbeile haben wir auch zwei Pfeilspitzen gefunden, zwei Pfeilspitzen aus Knochen geschnitzt. Die befanden sich ebenfalls in dem Grab. Wir wissen nicht ganz genau, ob diese Pfeilspitzen tatsächlich als Waffen eingesetzt worden sind, aber durch Parallelbefunde und dadurch, dass diese Spitzen sehr nah an den Knochen dran gelegen haben, können wir schon annehmen, dass das wirklich Pfeilschussverletzungen sind, wo die Pfeilspitzen dann im Körper dieser Menschen verblieben sind, als sie dann auch in das Grab eingebracht worden sind. Gab es denn besondere Auffälligkeiten an den Skelettresten und an den Knochen? Ja, eben. Also diese gewaltsamen Verletzungen, die sind schon sehr auffällig. Also es ist wirklich sehr selten, dass man an prähistorischen Skeletten solche Gewaltspuren finden kann, die auch deutlich zu erkennen sind. Das ist schon eine sehr große Besonderheit hier. Und in diesem Umfang, also gerade auch dieser Fundkontext, den man hat, also dieses Massengrab, das lässt einen allein schon vermuten, da muss etwas passiert sein. Und wir haben ja auch Parallelbefunde. Also es ist ja nicht das erste Massengrab aus dieser Zeit, auch nicht der erste Gewaltexzess, den man kennt aus dieser Zeit. Das heißt, es gibt mindestens zwei andere Fundorte, wo das ebenfalls schon herausgearbeitet worden ist. Und diese Verletzungen sind schon eindeutig, passen sehr gut in das Muster, was sich zu entwickeln beginnt. Da sind Sie schon bei parallelen Entdeckungen. Ich möchte gerne nochmal auf diesen Fall zurückkommen. Sie schreiben in Ihrer Untersuchung, dass besonders die unteren Gliedmaßen gebrochen worden seien. Also die Beine. Was schließen Sie daraus? Also wir haben festgestellt, dass einige der großen Langknochen des Skeletts auch im perimortalen Zeitpunkt zertrümmert worden sind. Also eigentlich die einzig logische Erklärung ist dafür, dass menschlicher Einfluss da eingewirkt hat. Also dass wahrscheinlich die Angreifer die Langknochen zerschlagen haben, beziehungsweise die Gliedmaßen mit den Knochen darin zerschlagen haben mit den Steingeräten. Und hauptsächlich wurden davon die Unterschenkel betroffen, also die Tibia, Fibula, das Schienbein. Und was das bedeutet, das ist natürlich eine große Frage. Da scheiden sich die Geister, da kommen verschiedene Erklärungen in Frage. Folter wäre eine Möglichkeit, wenn die Menschen noch gelebt haben. Die Blanke-Knochen können auch zerschlagen worden sein, als Menschen schon gestorben waren, quasi als Overkill-Szenario, was man auch manchmal kennt. Es gibt Da geben die. Interpretationen, die sagen, dass das vielleicht auch rituelle Praktiken waren, wobei insgesamt der ganze Befund lässt eigentlich ein rituelles Gepräge vermissen. Also wir kennen das von anderen Fundorten, da haben Rituale stattgefunden. Hier haben wir eigentlich keinen Hinweis darauf, den wir direkt sehen können, was aber Wenn. nicht bedeutet, dass da kein Ritual stattgefunden hat. Das kann natürlich völlig unsichtbar sein, aber so insgesamt erscheint es doch eher, dass so die Gewalt eher pragmatisch zu sehen ist. Sind es denn Frauen, Männer, Kinder gleichermaßen, die da betroffen waren? Ja, es sind insgesamt eigentlich alle Personen betroffen, die in dem Grab zu finden sind. Allerdings sind nicht alle Personengruppen gleichermaßen in dem Grab zu finden. Es sind viele Kinder, also die Hälfte der mindestens 26 Toten sind Kinder, der Rest sind Erwachsene, wobei es aber deutlich mehr Männer als Frauen sind. Und die beiden Frauen, die wir haben, sind etwas älter geworden. Das heißt, was fehlt, ist so die Gruppe der jüngeren Frauen. Kann man Das daraus schließen, dass diese Frauen entführt worden sind? Wäre eine Erklärung, die auch gut in das Muster passt, was hier zu entwickeln beginnt, weil die Parallelbefunde das auch zeigen, dass da jüngere Frauen fehlen. Es ist eine Erklärungsmöglichkeit. Es kann natürlich sein, dass die zufällig nicht am Ort waren, was eher unwahrscheinlich ist. Es kann sein, dass jüngeren Frauen eher entkommen konnten, was auch eher unwahrscheinlich ist, also sich wahrscheinlich eher um ihre eigenen Kinder gekümmert hätten, sie versucht hätten, die Kinder zu schützen. Das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, dass die Angreifer die jüngeren Frauen verschont haben und sie dann mitgenommen haben. Sie haben schon angedeutet, dass es vergleichbare Massengräber gibt in Thalheim in Deutschland und in Aspern, Schletz in Österreich. Was schließen Sie aus der Entwicklung oder was schließen Sie aus der Kenntnis dieser verschiedenen Massengräber? Also wichtig ist, dass man einen solchen Fund hat. Das ist natürlich meistens spektakulär, wird in den Medien darüber berichtet. Aber ein Fund bleibt halt isoliert. Wenn man zwei Funde hat, denkt man schon mehr drüber nach. Und wenn man jetzt drei Funde hat, dann ergibt sich so ein Muster. Und mit diesem Muster kann man dann wirklich besser arbeiten und man kann da mehr draus ziehen. Und Können Sie denn aus dem Muster schon was erkennen? ja, das Muster, was sich zeigt, ist eben, dass die jüngeren Frauen bei allen drei Fundorten etwas geringer repräsentiert sind. Also es zeigt sich wohl, dass die jüngeren Frauen von den Angreifern mitgenommen wurden, was auch weltweit ein Muster ist, was sich immer wieder findet. Die Schädelverletzungen sind sehr ähnlich, das heißt, es wurden ähnliche Waffen verwendet, also diese Steinbeile, kann man sagen, plus Pfeil und Bogen wurden verwendet. Und es fehlt bei diesen Massakerfundplätzen jeglicher Hinweis darauf, dass die Toten dann mit einem entsprechenden Ritual vergraben oder begraben worden sind. Also sie wurden nur vergraben, nicht begraben. Das heißt, die ganzen Funeralriten, die man so kennt, die fehlen hier. Es gibt keine Grabbeigaben, es gibt kein sorgfältiges Arrangement der Körper im Grab. Die sind einfach nur Normalerweise verscharrt worden. kann man so ausdrücken, ja. Weil normalerweise bekommt jeder Tote ein eigenes Grab. Man erkennt schon, bei diesen Gräbern wurde Sorgfalt ausgeübt. Was geschieht jetzt mit der Ausgrabungsstätte und diesem Massengrab? Die Ausgrabung war natürlich schon 2006, also da sind längst die Bauarbeiten abgeschlossen, die zur Entdeckung geführt haben. Und die Knochen selbst werden natürlich noch weiter untersucht. Also es werden verschiedene analytische Methoden noch angewendet, um da noch mehr Informationen herauszuziehen. Vielen Dank. Das war der Anthropologe Christian Meyer, Erstautor einer Studie über das steinzeitliche Massengrab bei Frankfurt am Main, die in dieser Woche in den PNAS, den Proceedings der American Association of Science, veröffentlicht wurde.